Thank you. Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Macht 44 Euro. Hat die in Ordnung oder was? Nein. Und 11 Cent? Ja. Bar oder Karte? Bar. 50, danke. 5,89 zurück. Danke auch. Bon? Nicht nötig. Und einen schönen Tag, aber? Und viel Spaß. Wie? Na, Champagner, Kerzen. Sieht nach einem Rendezvous aus. Ja, gibt was zu feiern. Oh, beneidenswert. Ihnen auch noch einen schönen Tag. Machen Sie mal einen Beutel hoch da, ja? Danke. Guten Morgen, Frau Kollegin. Hallo. Ich habe gerade eingekauft. Champagner. 44, das muss gefeiert werden, oder? Das darfst du doch noch, oder, Schatz? Freddy? Ich muss dir was sagen. Ja? Ich kann heute nicht zum Dienst kommen. Geht's dir nicht gut? Nein, ich habe einen Termin. Habe ich irgendwas vergessen? Geburtsvorbereitung, ist das heute? Nein. Soll ich dich bringen? Kurt. Ja? Es geht nicht. Was sagst du? Nein! Kurt. Warte mal, hier ist was passiert. Kurt? Kurt, ich kann das nicht. Ich ruf gleich zurück. Irina! Was ist mit dir? Er hat sie einfach überfahren. Wir brauchen einen Krankenwagen. Sie ist tot. Mündig. Kriminalhörspiel von Dirk Joschok. Irina Malejewa, 48. Russin? Deutsche, seit 2 Jahren. Aha. Was? Aha. Horizontale? Vorurteile hast du gar nicht, oder? Widerleg mich. Sie hat eine Schmuckboutique in Wilmersdorf. Ah, okay. Beziehungsweise hatte. Und du glaubst, das war mehr als ein Unfall? Sonst hätte ich euch nicht gerufen. Was machst du überhaupt so früh hier? Shopping vor der Arbeit? Freddy ist heute 44 Tage schwanger. Wir wollen heute Abend... Sag mal, du hast doch nicht etwa Schnupfen? Ihr findet immer einen Grund, was? Oh no. Jetzt habe ich vergessen, Freddy zurückzurufen. Ich hatte nämlich gerade mit ihr telefoniert. Als es passiert ist? Ja. Jetzt warte mal, klär mich erst mal auf. Also, Grazer hat behauptet, der Wagen wäre direkt auf sie los. Ihr Mann? Ja, ihr Verlobter, Raimund Grazer. Das Häufchen Elender. Ja, sie waren gerade auf dem Weg zum Supermarkt. Was hast du gesehen? Einen weißen Kastenwagen. Auf der Seite hat was draufgestanden, ein roter Schriftzug, aber ich konnte ihn nicht lesen. Hast du das Kennzeichen? Ging zu schnell. Was ist mit den anderen Augenzeugen? Die Kollegen vom Abschnitt sind dran. Hast du eine Fahndung? Was glaubst du wohl? Du bist etwas unaufmerksam in letzter Zeit. Was? Papa Kurt? Oh. Ich habe das Überwachungsvideo vom Supermarkt. Morgen. Morgen? Erkältet? Nö. Erfasst leider nur den Eingangsbereich. Der Parkplatz selbst ist nicht videoüberwacht. Aber vielleicht ist trotzdem was zu sehen. Gut. Pass auf, dass dir dein Schießeisen nicht rausfällt, Cowboy. Was? Was willst du überhaupt damit hier? Den Supermarkt überfallen? Nein! Was machen Sie? Wo bringen Sie sie hin? Nein, ich will das nicht. Was ist denn da los? Ich will zu ihr. Grazer. Nein! Ich will nicht, dass sie aufgeschnitten wird. Herr Grazer. Ich lasse das nicht zu. Herr Grazer, bitte. Sie haben doch gesehen, was passiert ist. Beruhigen Sie sich. Ich soll mich beruhigen? Ich weiß, das ist schwer, aber wir brauchen eine offizielle Bestätigung der Todesursache. Sie ist überfahren worden. Ja, deswegen wird sie in die Gerichtsmedizin gebracht. Wir wollten in 4 Wochen heiraten. Grazer, ich lasse Sie nach Hause bringen. Nein. Haben Sie jemanden, der sich um Sie kümmert? Ich will bei ihr bleiben. Das geht nicht. Kommen Sie. Nein. Sie wollen doch, dass wir den Schuldigen finden. Ich will Sie zurück. Thank you. Tag, Sie sind verbunden mit der Mailbox von Antonia Friedrich. Nach dem Ton können Sie mir eine Nachricht hinterlassen. Also ich bin's nochmal, Kurt. Entschuldige, dass ich nicht sofort zurückgerufen habe, aber wir hatten einen Einsatz. Schönen Gruß an die Kollegin Mutti. Hast du gehört? Du wolltest mir was sagen. Ich bin soweit. Okay. Ich versuch's später nochmal, okay? Bis dann. Da sind Sie. Verliebt, verlobt und ahnungslos. Ja. Da kommst du? Der Kommissar mit der Plastiktüte. Wo ist der Wagen? Gleich. Da. Renault Kangoo. Das erkennst du? Van of the Year 2012. Er beschleunigt direkt auf Sie zu. Auf beide. Jetzt hören Sie ihn kommen? Grazer versucht, Sie aus dem Weg zu stoßen. Oder stößt er Sie in Richtung Wagen? Der bremst nicht mal ab. Shit. Jedenfalls kein Unfall. Du hattest recht, Kurt. Was ist mit dem Kennzeichen? Kriegst du das? Moment. BIG10. Was ist mit dem Fahrer? Nichts zu machen. Stopp mal. Der Schriftzug. Big Gebäudeservice. Da steht eine Telefonnummer. Okay, Jana, ruf da an. Frag nach, wer den Wagen heute Morgen gefahren hat. Oder ob Sie ihn vermissen. Ja. Okay. Der fährt seltsam. Was? Kommissar Faber, LKA. Der Wagen schlingert. Guten Morgen. Wir fahren nach einem Ihrer Firmenwagen, der in einen Unfall verwickelt ist. Überhöhte Geschwindigkeit. Ja. Hm. Weißer Renault. Das sieht so ungeübt aus. Berlin, Ida. Die Panik nach der Tat. Ja. Ja, mag sein. Ja. Was? Tatsächlich? Der Wagen ist da. Steht auf dem Firmenparkplatz. Er hat ihn zurückgebracht? Das ist doch schon mal was. Der muss gesichert werden. Da darf niemand ran. Schick die KTU hin. Außerdem müssen wir wissen, wer Zugang zu dem Wagen hatte. Am besten du fährst hin und klärst das. Alles klar. Hören Sie. An den Wagen darf... Was machen wir? Wo ist das Motiv? Ich komm zu Ihnen. Du meinst, wer benutzt ein Auto für einen Mord? Vielleicht lässt sich über die Tatwaffe das Motiv ergründen. Jemand, der sich nicht die Hände schmutzig machen will. Oder jemand, der nicht in die Nähe seines Opfers kommt. Der sich nicht traut. Jemand Schwächeres. Mit Führerschein. Ja, Magnus? Krieger, Gerichtsmedizin. Es geht um Ihre Einlieferung, Maileyeva, Irina. Ist die Obduktion schon abgeschlossen? Nee, also so schnell sind wir noch wieder nicht. Aber ich habe beim ersten Aufblick etwas gefunden, das ich Ihnen vorab mitteilen wollte. Ja? Das Opfer weist verschiedene ältere Hämatome im Bereich Rücken und Gesäß auf. Die nicht vom Autounfall herstammen können? Mit Sicherheit nicht. Gut. Gut? Naja. Naja, natürlich nein, nicht gut. Was denken Sie? Misshandlung? Ihre Ermittlung. Ja, danke. Trotzdem. Keine Ursache. Und? Haben wir Grazer überprüft? Nein. Du? Wieso? Los, versuch's. Okay, Raimund. Ja, aber mit AI. Da schau her. 3 Jahre ohne Bewährung. Man sieht's den Leuten nicht an. Nein. Passt das zu deinem Anruf eben? Los, komm. Ach, Sie. Grazer, wir haben noch... Was ist mit Irina? Kann ich Sie sehen? Sie werden informiert. Was wollen Sie dann? Dürfen wir reinkommen? Warum? Wir haben noch ein paar Fragen an Sie. Ach so, ja, Fragen. Wozu denn noch? Ich will meine Ruhe. Können Sie das nicht verstehen? Der Körper Ihrer Verlobten weist Verletzungen auf, die nicht vom Autounfall herstammen. Können Sie uns die erklären? Was? Ist das der Grund, warum Sie sich so vehement gegen eine Obduktion gesträubt haben? Was soll denn das? Haben Sie Irina geschlagen? Nein, Herr Grazer, Sie haben uns verschwiegen, dass Sie vorbestraft sind. Wegen schwerer Körperverletzung. Begangen an Ihrer geschiedenen Ehefrau Anna Klages. Das ist fast 20 Jahre her. 14, um genau zu sein. Einmal schuldig, immer schuldig, oder was? Es war nicht das erste Mal. Sie sind bereits davor verurteilt worden, auf Bewährung. Das war Verleumdung. Na klar, sind immer die anderen schuld. Ich habe eine Therapie gemacht. Erfolgreich? Sie wissen nicht, woher die Verletzungen bei Frau Malejewa stammen. Ich hab sie geliebt. Da haben wir wohl den wunden Punkt getroffen. Herr Grazer, bitte. Hier, Irina hatte einen Reitunfall. Und jetzt verschwinden Sie! Fragt sich, was für eine Therapie? Pferdehof Askania. Na dann, hü. Was hältst du von ihm? Das kann man von Männern halten, die Frauen schlagen. Ja. Aber Auftragsmord. Du meinst, Sadisten bringen ihre Opfer lieber selber um. Guck mal, Grazer engagiert einen Mörder, nur um zu verschleiern, dass er seine zukünftige schlägt. Das ist irgendwie zu kompliziert. Vielleicht wollte sie ihn verlassen, weil er sie geschlagen hat. Ja. Auf dem Video sah das nicht so aus. Sie küssten und sie schlugen sich. Hm. Außerdem hat nicht viel gefehlt und es hätte ihn selbst erwischt. Aber wenn es so inszeniert war, wäre es sehr clever, oder? Niemand hätte ihn verdächtigt im Normalfall. Hm. Wir doch auch nicht. Wenn er es geschafft hätte, die Obduktion zu verhindern. Naja, aber er musste damit rechnen. Sicher? Was wäre wohl passiert, wenn du nicht zufällig am Tatort gewesen wärst? Vermutlich wäre dann alles anders gelaufen. Der Notarzt hätte vor Ort den Totenschein ausgestellt und der Mord wäre als tragischer Verkehrsunfall mit Fahrerflucht durchgegangen. Was ist, wenn der Anschlag sein eigentliches Ziel verfehlt hat? Du meinst, eigentlich sollte es Grazer treffen? Oder beide? Irgendjemand, der etwas dagegen hatte, dass die beiden zusammen sind. Dessen Hass groß genug ist. Eifersucht? Oder Schmerz? Wer? Hey, was machst du, Kurt? Du übernimmst den Reiterhof, überprüf das mit dem Sturz. Und wenn das Pferd nicht reden will? Dann verhafte es. Und du? Guten Tag. Guten Tag. Antonia Friedrich, ich habe einen Termin um 12. Ihre Karte bitte. Bitte schön. Danke. Haben Sie jemanden, der Sie abholt? Nein, ich schaffe das schon. Alleine. Sie können dann im Wartezimmer Platz nehmen. Mhm, danke. Handys sind hier nicht gestattet. Ach so. Ja, verzeihung. Hast du wieder deinen Schlüssel? Frau Anna Klages? Ja? Hauptkommissar Kurt Magnus, LKA. Was hat er denn jetzt schon wieder ausgefressen? Wer? Sie sind nicht wegen Marvin hier? Ist das Ihr Sohn? Ja. Nein, es geht um Ihren Ex-Mann, Raimund Grazer. Muss das sein? Darf ich reinkommen? Die Frau ist tot? Ja. Danke. Und Grazer? Ihm ist nichts passiert. Es trifft immer die Falschen. Gibt es Richtige? Und, was wollen Sie jetzt von mir? Wussten Sie, dass er wieder in Berlin lebt? Was? Nein. Er hat nicht versucht, Kontakt mit Ihnen aufzunehmen. Ist aber gar nicht. Ich habe ein Kontaktverbot. Das haben Sie erwirkt? Wenn er sich hier blicken lässt, zeige ich ihn an. Er hat Sie geschlagen. Sie ziehen Ihren Sohn alleine auf. Ja. Sie arbeiten? Wie sonst? Zahlt Grazer Unterhalt? Ist er nicht dazu verpflichtet worden? Von wem denn? Ja, vom Gericht. Er war ja im Gefängnis. Und danach hat er sich wohl arbeitslos gemeldet. Jedenfalls hat er nicht gezahlt, keinen Cent. Was arbeiten Sie denn, wenn ich fragen darf? Frau Klages. Hm? Hausbereinigung. Kennt Marvin seinen Vater? Vielleicht kann er sich an seine Schläge erinnern. Können Babys sowas? Er hat das Baby geschlagen? Er war eifersüchtig. Auf seinen eigenen Sohn? Er ist krank. Er hat eine Therapie gemacht. Ach, scheiße Therapie. Er hat mir Marvin aus dem Arm gerissen und auf den Boden geworfen. Er hat mich gewürgt. Schon vorher, ja? In der Schwangerschaft, immer wieder. Ich wollte weg, aber wohin denn? Er hat gesagt, dass er mich umbringt und das Kind, wenn ich jemand was sage, ja? Er hat mich in der Wohnung eingeschlossen. Er hat das Telefon rausgezogen. Er hätte uns kaputt gemacht. Ich bin dann über den Balkon, ja? Im zweiten Stock, mit Marvin, rüber in die Nachbarwohnung. Therapie. Das ist Marvin. Sagen Sie dem Jungen nichts. Am besten auch nicht, dass Sie von der Polizei sind. Ja? Sondern? In der Küche. Gibt's was zu essen? Wer ist das denn? Guten Tag. Was will der hier? Wieso kommst du so spät? Der soll abhauen. Ich hab dir gesagt, du sollst sofort nach Hause kommen nach der Schule. Hast du wieder rumgesoffen? Marvin! Mit dem da? Wie sprichst du denn mit deiner Mutter? Was geht dich das an, hä? Junge! Verpiss dich! Alter. Geh in dein Zimmer. Fuck you! Marvin! Er ist nicht immer so, das ist nur, weil... Ja. Kinder, ne? Danke für das Wasser, wenn Sie Hilfe brauchen. Hier, meine Karte. Danke. Box von Antonia Friedrich. Nach dem Ton können Sie mir eine Nachricht hinterlassen. Ja, ich bin's nochmal. Wo bist du? Wieso gehst du nicht ran, Freddy? Bitte ruf mich einfach zurück, ja? Habe ich irgendwas verbrochen? Ja, Freddy. Nee, sorry. Ich bin's nur, Janne. Ja, ich seh's. Enttäuscht? Was gibt's? Ich bin hier bei Big, auf dem Parkplatz. Es ist unser Wagen, ziemlich sicher. Einer der Scheinwerfer ist zersplittert und an der Stoßstange sind Blutspuren. Ist die Spurensicherung schon da? Ist unterwegs. Gibt's da einen Pförtner oder sowas? Irgendjemand, der gesehen hat, wie der Wagen raus- und reingefahren ist? Nee, nur eine elektronische Fahrzeugkontrolle. Demnach ist der Kangoo um 6.10 Uhr raus und um 8.23 Uhr wieder rein. Okay, der Unfall war um 8.11 Uhr. Was hat er die ganze Zeit gemacht, bis dahin? Vielleicht hat er Grazer und die Frau verfolgt zum Supermarkt und dann die Gelegenheit genutzt, als sie aus ihrem Wagen ausgestiegen sind. Das ist möglich, aber wir werden die Fahrstrecke rekonstruieren müssen. Vielleicht hat ihn jemand unterwegs gesehen. Soll ich mich drum kümmern? Hast du noch Kapazitäten frei? Immer. Was ist mit den Angestellten dieser Firma? Wer hat Zugang zu den Firmenwagen? Praktisch alle, die hier arbeiten. Ich krieg eine Liste. Okay, dann sag Bescheid, wenn du was hast. Jo, mach. mache ich. Was war das denn? Meine Droschke. Was? Bis später. Du warst bei seiner Ex? Ja. Und? Alleinerziehend, ängstlich, angetrunken. Genügend Hass? Schmerz auf jeden Fall. Grazer hat sie geschlagen. Und das Baby. Lässt sich sowas therapieren? Keine Ahnung. Und vergeben? Naja, vergessen sicher nicht. Hat sie ein Alibi? Das habe ich nicht gefragt. Was? Warum nicht? Naja, aber sie wusste ja nicht mal, dass er wieder in der Stadt ist. Glaubhaft? Sie wünscht ihrem Ex sicher alles Schlechte, aber sie würde ihn nicht überfahren. Oder seine Verlobte. Wie kannst du da so sicher sein? Naja, schon um nicht das Sorgerecht für ihren Sohn zu verlieren, wenn es rauskäme. Reizendes Bürschchen übrigens. Ähnlichkeit mit seinem Vater? Mitten in der Pubertät. Endet die eigentlich irgendwann? Redest du von dir? Kannst du dich daran erinnern, wie du dich gefühlt hast in dem Alter? Mit 14? Lieber nicht. Und dann dein Vater? Mit ist auch nicht immer ohne. Hat er dich geschlagen? Man nannte ihn Old Shatterhand. Wahrscheinlich hat er bei Karl May gelesen, dass Schläge auf den Allerwertesten nicht schaden können. Hat's dir geschadet? Hat wehgetan. In meiner Kinderseele. Hält lebenslänglich vor. Kannst es bei deinem Nachwuchs besser machen. Ja. Jedenfalls kein Wunder, dass so viele lieber mit Tieren zusammenleben als mit ihresgleichen. Wobei, auch Pferde sind gefährlich. Aha, erzähl. Irina Merlejewa hatte tatsächlich einen Reitunfall. Ziemlich genau vor 4 Wochen. Nureyev hat sie abgeworfen. Nureyev? Ihr Hengst. Laut Pathologin könnten ihre Verletzungen durchaus vom Sturz herrühren. Du hast mit ihr gesprochen? Ja, Chef. Hast du vor, meinen Job zu übernehmen? Deinen oder den von Freddy? Wie macht ihr das dann überhaupt? Wer darf zu Hause bleiben und die Windeln wechseln? Darf? Werft ihr eine Münze oder wie entscheidet ihr das? Mal sehen. Sieht Freddy das genauso? Na. Apropos Beziehungskiste. Grazer und die Malejewa kennen sich vom Pferdehof. Er hatte als Gärtner gearbeitet und sich wohl an sie herangemacht. Soll sehr charmant sein können. Jedenfalls ist das die übereinstimmende Aussage derer, mit denen ich gesprochen habe. Der Pferde. Irina ist wohl seinem Charme erlegen. Jedenfalls hat Grazer vor 3 Monaten seinen Job gekündigt und ist bei ihr eingezogen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Und du glaubst, das könnte ein Motiv sein? Vielleicht hat Grazer weniger Irina geliebt als ihre Boutique. Aber warum hätte er sie dann umbringen lassen sollen, vor der Heirat? Testament geht auch in wilder Ehe. Aber hat sie eins zu seinen Gunsten hinterlassen? Wir sollten ihn dazu vernehmen, oder? Machen wir. Janne. Er soll Grazer ins Präsidium einbestellen. Ja? Ich habe jetzt die Liste mit den Namen der BIG-Angestellten. Und? Anna Klages. Ist das nicht die Ex von Grazer? Ist die da mit drauf? Jo. Hausbereinigung. Ja, Reinigungsfachkraft. Ah, Mist. Was ist? Kehr um. Wohin? Vielleicht war der Fahrer eine Fahrerin. Ist anständig. Was wollte der? Wer? Der Bulle? Nix. Wieso hat er denn seine Visitenkarte hier gelassen? Zieh mal vernünftig hin. Ist es wegen deinem Alten? Was? Er ist wieder aufgetaucht. Quatsch, nein. Lüg mich nicht an. Ist. Er hat mir geschrieben. Was? Zum Geburtstag. Wieso? Was hat er dir geschrieben? Dass er mich gern kennenlernen würde. Woher hat er denn deine Adresse? Fällt ihn ziemlich spät ein, was? Wo ist der Brief? Ich hab ihn weggeschmissen. Wieso hast du nichts gesagt? Damit du wieder durchdrehst. Woher weiß er, wo wir wohnen? Keine Sorge. Er wird dir nichts mehr tun. Was? Du kannst mit dem Trinken aufhören. Marvin? Können wir sparen? Können wir uns ein Tablet kaufen? Heute Morgen ist eine Frau überfahren worden. Vor einem Supermarkt. Eine Frau? Seine neue. Oh no. Hast du was damit zu tun? Marvin! Wo willst du hin? Bleib hier! Marvin! Scheiße. Fuck. Marvin! Was soll ich denn jetzt machen? Das wollte ich doch nicht. Was mache ich jetzt? Marvin! Oh Mann, nicht sie. Ich schlage keine Frauen. Marvin, komm sofort hoch. Ich schlage doch keine Frauen. Ich bin nicht so ein Schwein wie du. Marvin! Ja, ich bin nochmal. Wo bist du? Willkommen in der Bronx. Vierter Stock. Gibt's keinen Fahrstuhl? In der Bronx? Ach, auch das noch. Freddy. Ich bin dann schon mal. Freddy. Hallo. Wo bist du? Freddy. Ach, immer auf. Ich bin unterwegs. Geht's dir gut? Ist was passiert? Kurt. Was wolltest du mir sagen? Es hat doch alles keinen Sinn. Was hat keinen Sinn? Was meinst du? Gut, ich kann das nicht. Freddy, was ist los? Es geht nicht. Frau Friedrich, bitte in Kabine 1. Freddy? Es tut mir leid, Kurt. Wer war das? Verzeih mir bitte. Freddy, was ist los? Wo bist du? Freddy! Geh ran! Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Mailbox von Antonia Friedrich. Hey, Kurt! Du! Gut, dass du anrufst. Es gibt was Neues. Die Spurensicherung hat was im Kango gefunden, was mit Sicherheit keinem der Angestellten zuzuordnen ist. Willst du raten? Janne. Einen Schraubstollen von einem Fußballschuh. Ja, gut. Können wir was damit anfangen? Ich brauche deine Hilfe, Janne. Okay. Du musst Freddys Handy orten. Was? Ich muss wissen, wo sie ist. Darf ich das? Ich erlaub's dir. Mit welcher Begründung? Gefahr in Verzug. Was, Ernstes? Tu's einfach, bitte. Okay. Danke. Ach ja, ich hab Grazeilen bestellt, um eins. Okay. Ruf mich an, wenn du was hast. Marvin? Wer? Nogard, Landeskriminalamt. Frau Anna Klages? Ja? Wir haben noch ein paar Fragen an Sie. Was denn noch für Fragen? Ich habe doch Ihrem Kollegen schon alles... Hat er Sie gefragt, ob Sie einen Führerschein haben? Was? Nein. Haben Sie einen? Ja. Den brauchen Sie für Ihre Arbeit bei der Firma Big. Ja, wieso fragen Sie denn, wenn Sie sowieso schon alles wissen? Dann frage ich Sie mal was, was ich noch nicht weiß. Wo waren Sie denn heute Morgen kurz nach 8? Wo soll ich denn gewesen sein? Hier. Nicht unterwegs zur Arbeit mit Ihrem Dienstwagen? Was? Nee, ich habe Spätschicht heute. 19 Uhr. Hallo. Hallo. Sie waren also zur fraglichen Zeit zu Hause. Hab ich doch gesagt. Kann das jemand bezeugen? Mein Sohn? Marvin war zu Hause? Ja. War nicht in der Schule? Er ist später. Ihm war nicht gut heute Morgen, deshalb ist... Wahrscheinlich hat er zu viel getrunken. Was? Wo ist er denn jetzt? Was? Wer? Marvin? Ist er da? Nein. Wo ist er? Weiß ich nicht. Aber dass er heute Morgen zu Hause war, das wissen Sie. Ja. Sicher? Moment mal. Marvin hatte Fußballschuhe an, als er vorher nach Hause kam. Die hat er immer an. Was hat er angestellt? Was? Als ich heute Morgen hier war, da haben Sie mich gefragt, was Marvin wieder angestellt hat. Er hat nichts angestellt. Aber er hatte schon mal mit der Polizei zu tun. Weswegen? Marvin ist ein guter Junge. Frau Klages, sagen Sie es uns. Wir kriegen es doch sowieso raus. Er hat mal was genommen. Geklaut? Ladendiebstahl oder was? Nein. Frau Klages, bitte. Auto. Was Auto? Hat er ein Auto aufgebrochen? Er ist nur damit gefahren. Er ist damit gefahren? Es ist doch nichts passiert. Marvin. Ja, Janne. Ich hab die Ortung. Wo? Bergmannstraße, Kreuzberg. Frau Klages, wenn Sie wissen, wo Ihr Sohn ist, sagen Sie es uns, bitte. Da ist Ihre Frauenärztin. Bevor er noch mehr Dummheiten anstellt. Ich weiß es doch nicht. Hat sie einen Termin, von dem du nichts weißt? Oh Gott. Was denn? Hat er ein Handy? Nein. Kurt, was machst du? Hey, wo bist du hin, Kurt? Gib die Fahndung raus nach Marvin Klages. Warte! Wenn Marvin nach Hause kommt, falls er kommt, rufen Sie uns an. Es ist besser für ihn. Haben Sie das verstanden? Kurt! Er hat nichts getan. Er kennt seinen Vater doch gar nicht. Ich hab sie überfallen! Marvin ist ein guter Junge. Ja? Herein? Hallo? Hallo, kann ich was für dich tun? Ich möchte zum Kommissar. Magnus. Er hat mir eine Karte gegeben, also er hat meiner Mutter eine Karte gegeben und ich muss ihm was sagen. Und wer bist du? Marvin Klages. Marvin, komm rein. Die unten haben gesagt, ich soll mir diesen Zettel unterschreiben lassen. Ja, sonst kommst du hier niemals wieder raus. Gib her, setz dich. Mein Name ist übrigens Faber. Sind Sie auch Kommissar? Schon okay, kannst Janne zu mir sagen, sagen alle hier. Okay. Und du bist Fußballprofi? Nee. Kommt noch. Weiß nicht. Was willst du Magnus denn erzählen? Ist er da? Er kommt gleich. Kannst mir aber auch ruhig... Ist das Peter Fox? Ja. Magst du? Kann ich hören? Na klar. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Hm. Was ist das? Haben Sie Angst vor Spritzen, Frau Kommissarin? Die Kommissarin hat heute Dienst frei. Nur örtliche Betäubung. Machen Sie sich keine Sorgen. Das ist ein Routineeingriff. Wir machen das andauernd. In 2 Stunden können Sie nach Hause. Aber, also ich kann danach auch wirklich... Kinder kriegen? Ja. Haben wir das nicht besprochen? Wann, mit wem, so viele Sie wollen. Okay. Jetzt piekst es etwas. Was gespürt? Nein. Gut. Entspannen Sie sich. Ich komme Sie holen, wenn es soweit ist, okay? Okay. Wird alles gut. Ja. Hey, tolles Handy. Smartphone. Das ist edel. Hat mir meine Ma geschenkt zum Geburtstag. Gratuliere, tolle Ma. Ja. Was spielst du? GTA. Schön Autos fahren, ne? Kennst du? Na klar. Nur live ist geiler, oder? Mhm. Hast du einen Wagen? Alpha Spider. Echt? Ja, ja. Wie viel Hub? 3,2 V6. Geil. Kennst dich aus, ne? Bin ich schon mal selbst. Du? Klar, Jaguar XJS Roadster 12 Zylinder. Geht voll ab. Hast du einen Führerschein? Pff, seit wann braucht man einen Führerschein zum Fahren? Echt jetzt? Ist doch easy. Willst du was trinken? Ich hol Treibstoff. Klar. Kaffee, Cola, Wasser? Ist das eine P6? Woher hast du das denn? Keine Ahnung, Fernsehen? Gibt's jetzt schon Waffenkunde im Kinderprogramm? Ich bin kein Kind mehr. Sorry. Sig Sauer, 8 Schuss. Kennst dich aus. Kann ich die mal haben? Wie wär's erstmal mit einer Cola? Okay. Gynäkologische Praxis Arnfried, guten Tag. Waren Sie schon bei uns? Privat oder Kasse? Dann frühestens in 8 Wochen. Guten Tag, ich... Einen Augenblick. Es ist dringend. Nein, nichts zu machen, tut mir leid. Wie Sie wollen. Wiederhören. Bitte. Ich so, was kann ich für Sie tun? Ich suche meine Frau, Antonia Friedrich. Sie sind Ihr Mann? Ist sie hier? Soweit mir bekannt ist, ist Frau Friedrich unverheiratet. Er ist der Vater Ihres Kindes. Und wer sind Sie? Mein Kollege, wir sind von der Polizei hier. Polizei? Ich muss mit Frau Friedrich sprechen. Tut mir leid. Wo ist sie? Ich bin nicht befugt. Wer ist denn hier befugt? Frau Dr. Arnfried, aber Sie... Dann holen Sie sie her. Bitte! Das geht nicht. Wieso nicht? Hier ist Handyverbot. Das ist vorübergehend außer Kraft. Was, aber ich... Wieso geht das nicht? Weil Frau Dr. Arnfried gerade operiert. Was, wen? Freddy? Wo ist der OP? Was machen Sie? Halt! Nein! Okay. Sie dürfen da nicht rein. Halt ihn da, wir kommen. Nein! Kurt. Freddy... Wie kommen Sie hier rein? Was soll das? Raus hier! Kurt! Sie kennen sich? Sie ist meine Frau. Sie können ja trotzdem nicht so einfach rein. Wir müssen reden. Muss ich erst die Polizei rufen? Nein, nein, nein, das ist in Ordnung. Können wir kurz allein sprechen, bitte? Na schön, 5 Minuten. Danke. Danke, ja. Was machst du hier? Was machst du? Wieso? Wieso hast du nichts gesagt? Es hat doch keinen Sinn, Kurt. Wieso sagst du das? Ja, weil es so ist. Ist die OP schon? Nein. Dann nehme ich dich mit. Kurt. Lass uns in aller Ruhe nochmal darüber reden. Zu Hause. Das haben wir doch. Du bist jetzt verwirrt. Behandle mich nicht wie ein kleines Kind. Ich bin mündig. Entschuldige, aber... Willst du es dir nicht nochmal... Ich will nicht, dass unser Kind ohne seinen Vater aufwächst. Ich werde da sein, das weißt du. Ich weiß, dass du verheiratet bist. Dass du dich nicht scheiden lassen wirst oder nicht kannst. Zumindest solange Katharina im Koma liegt und ich verstehe das. Aber wie lange soll denn das so gehen, Kurt, bis deine Frau stirbt? Freddy, Oder bis du in Pension gehst oder unser Kind volljährig ist oder... Wir kriegen das schon hin. Wir? Ich liebe dich, Antonia. Ich liebe dich auch. Dann lass es uns versuchen. Aber Kurt, wie soll das gehen? Wir können doch zusammenziehen. Ja, und dann? Du gehst morgens zur Arbeit und ich? Ich lass mich beurlauben. Kurt, du bist Leiter der Mordkommission. Aber wir kriegen das hin. Hör endlich auf, dir was vorzumachen, Kurt. Das ist unser Kind. Kurt? Hallo. Hallo, Wilhelm. Tut mir leid. Jetzt nicht. Wir haben den Jungen, Marvin. Er ist im Büro. Jetzt nicht. Okay. Kurt. Wir können später Kinder haben. Irgendwann. Zusammen. Oh. Ja. Geil. Und kommt gut auf den großen Bildschirm, oder? Voll. Ey, bleib mal in deiner Spur. Krieg dich raus. Never. Weg da. Wuhu. Power. Wie lange soll ich hier noch warten? Moment, Sie können hier nicht einfach... Ich warte jetzt seit über einer halben Stunde. Hauptkommissar Magnus ist unterwegs. Ich glaub's nicht. Was ist das hier? Ein Spielsalon? Ich werde mich beschweren. Das ist doch reine Schikane. Wollen Sie mich quälen? Ich habe heute Morgen meine Frau verloren. Ich muss Sie trotzdem bitten, nebenan zu warten. Anstatt mich zu verdächtigen, sollten Sie lieber nach dem Mörder suchen. Herr Grazer, bitte. Ich war's. Was? Ich habe sie überfahren. Leider habe ich dich nicht erwischt. Marvin, setz dich wieder hin. Du bist Marvin? Und Sie verlassen das Büro. Du hast... Irina überfahren? Sofort! Du hast Mar getötet. Du verdammter Mörder! Du hör auf! Du Teufel! Lass mich los! Zurück! Du hast sie umgebracht! Ratzer weg! Ich bring dich um! Marvin, nein! Nicht schießen! Was denn? Hast du Schiss? Marvin, gib mir die Pistole. Na los, komm. Schlag zu. Schlag mich. Marvin, bitte. Trau dich. Marvin, bitte, gib sie mir zurück. Bist du zu feige oder was? Mach keinen Unsinn, Junge. Ich bin nicht dein Junge. Marvin. Wie fühlt sich das an? Bitte. Ich jag dir eine Kugel in den Kopf. Nein, bitte. Was ist denn hier los? Marvin! Stehen bleiben! Ganz ruhig. Marvin, keiner tut dir was. Tun Sie was! Seien Sie still. Er hat meine Frau getötet. Ich töte dich. Marvin. Stopp! Nimm die Waffe runter. Marvin. Bitte. Er hat Mar geschlagen. Das wissen wir alle hier. Wir wissen auch, was heute passiert ist. Heute Morgen. Was? Es war ein Unfall. Was? Ein Unfall? Halten Sie den Mund. Du hast dir den Servicewagen ausgeliehen. Hast du schon öfter, oder? Merkt ja keiner. Du bist clever. GTA. Ja. Dann bist du zu seinem Haus gefahren. Woher wusstest du, wo Grazer wohnt? Er hat mir geschrieben. Okay, was? Was hat er dir geschrieben? Wollte mich kennenlernen. Und, wolltest du? Er hat sich nie gekümmert. All die Jahre. Aber du bist trotzdem hingefahren. Ich wollte doch nur sehen, wo er wohnt. Und dann hast du ihn gesehen. Er hat auf der Terrasse gesessen mit seiner... Sie haben gefrühstückt. Sie haben einen Garten, ein ganzes Haus für sich und ein Mercedes. Du bist ihn nachgefahren. Bis zum Supermarkt. Wir haben nichts. Du warst wütend. Rumgeknutscht. Du bist ausgerastet. Er hat Mar geschlagen. Marvin, das wird er nie mehr. Sie hat immer Angst gehabt. Das braucht sie nicht mehr, das verspreche ich. Er soll es in Ruhe lassen. Wir kümmern uns darum. Ich habe keine Angst. Nein! Marvin! Ich knall nicht ab. Glaubst du, deine Mutter hört auf zu trinken, wenn du ihn erschießt? Wenn du ins Gefängnis kommst? Was macht sie ohne dich? Sie braucht dich. Du bist hergekommen, freiwillig, um dich zu stellen, oder? So egal, warum. Nein, du hast erkannt, dass du einen Fehler gemacht hast. Dass du dich deiner Verantwortung stellen musst, anders als dein Vater. Los, gib mir die Pistole. Ich hab keinen Vater! Nein! Gib mir die Pistole. Okay, Jana. Ja. Der ist doch verrückt. Vollkommen verrückt. Bring ihn raus. Kommen Sie. Sie, Vater. Ist alles gut. Hey. Ist alles gut. Wäre beinahe schief gegangen. Glaubst du, sie werden ihm das abnehmen? Totschlag im Affekt? Mit gestohlenem Auto? Irina Maleeva macht es so oder so nicht wieder lebendig. Tja, was wird er kriegen? Ich meine, er ist 14, strafmündig, aber bei dem Vater. Mildernde Umstände, oder? Das ist verrückt, oder? Was? Ich schaffe es, den Jungen davon abzubringen, seinen Vater zu erschießen und Freddy? Vielleicht hat sie sich's noch anders überlegt. Hier seid ihr. Na, Cowboy? Schreck verdaut? Es gibt sicher Ärger wegen der Pistole. Wird schon nicht so schlimm werden. Ist ja nichts passiert, glücklicherweise. Bis auf den Computer. Ach, das olle Ding. War sowieso mal neuer fällig. Vielleicht kann ich mir Freddys ausleihen. So lange. Ich muss los. Grüß Sie von mir. Was ist? Habe ich was Falsches gesagt? Sagst du ab und zu was Richtiges? Ey. Komm, wir gehen einen trinken. Was? Wir beide? Gibt reichlich zu vergessen. Und zu vergeben, oder? Bitte nicht. Antonia? Hallo. Hallo. Wieso hast du die Kette vorgelegt? Lässt du mich rein? Gott, ich glaube, es ist besser, wenn du gehst. Hast du's? Ich muss erst mal schlafen. Ja. Ich melde mich. Okay. Bis dann. Freddy. Gut, bitte geh jetzt. Hm. Mündig, Kriminalhörspiel von Dirk Joschok. Es spielten Magnus, Gundbert Warns, Friedrich, Claudia Eisinger, Nogard, Herbert Sand, Faber, Janusz Korzai, Grazer, Marc Husemann, Anna Klages, Judith Engel, Marvin Klages, Pitt Bukowski, sowie Nadja Engel, Therese Hämer, Maria Hartmann und Petra Hartung. Musik Michael Rudach. Ton und Technik Martin Eichberg und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Johann Otten. Regie Beatrix Ackers. Produktion Deutschlandradio Kultur 2017. Hier noch zwei Programmtipps. Herr des Platzes ist der Titel eines Features, das Sie am Sonnabend um 18.05 Uhr hören können. Schiedsrichter sind ausgestattet mit einer riesigen Machtfülle. Doch das Auge der Fernsehkameras sieht mehr, seziert jede Fehlentscheidung. Der Fußball wandelt sich und mit ihm der Herr des Platzes, der mitunter eine Dame ist. Ihnen hilft die Torkamera. Sie tragen Headsets, tauschen sich mit Assistenten aus. Kritiker fürchten um das letzte Refugium archaischer Männerkämpfe. Sollen Schiedsrichter künftig über Fouls diskutieren, statt die rote Karte zu zeigen? Wohin mit den Emotionen, wenn die Aufklärung den Fußball erreicht? Wenn ich einen Spieler wie Özil nehme oder auch etwas vorher Zidane, ähnlich technisch hochstehende Spieler, Götze auf der Ebene, das sind alle Spieler, die absolut faire Spieler waren, die nicht aufgefallen sind durch gelbe Karten oder sonst wo. Und das steckt natürlich an. Klaus Teveleit, der Kulturwissenschaftler aus Freiburg. Diese Leute machen das Spiel attraktiver und wirken über den Fußball hinaus. Das wirkt auf den Straßenfußball, das wirkt auf den Fußball in den Vereinen, auf die Jugendlichen in den Fußballschulen, die jetzt mit 13, 14, 15 durchaus so jemanden sich zum spielerischen Vorbild nehmen können und nehmen und damit auf eine, ja, sag ich ganz rigoros, zivilisatorisch höhere Verhaltensstufe geraten als die Klopperfußballer vorher, die sich an Sieg und Vernichtung des anderen und in Kauf nehmen der körperlichen Verletzung orientierten. Und das ist nichts als Gewalt. Frühe Formen des Fußballs waren rabiat, wenn nicht brutal. Heute ist das Spiel noch immer hart, körperlich und kampfbetont. Doch Spitzenfußball verlangt von den Spielern auch die bürgerlichen Werte der Aufklärung. Selbstbeherrschung, soziale Umgangsformen, Leistungswillen. Schnell, technisch anspruchsvoll, taktisch gewieft, geradezu intellektuell. So ist der moderne Spitzenfußball. Und die Schiedsrichter? Ich denke, dass das Schiedsrichterwesen eher sich so eine Sonderstellung hat immer geben wollen im Fußball. Lutz Fröhlich, Schiedsrichtermanager in der Elite-Kommission. Hier entwickelt sich der Fußball und hier ist das Schiedsrichterwesen. Und der Fußball hat sich aus dem Schiedsrichterwesen rauszuhalten, weil die spielen Fußball. Und beim Fußball eher so eine Einstellung, Schiedsrichterwesen hält sich aber auch aus dem Fußball raus. Und das, sag ich mal, ist in Bewegung. Aber die Dynamik ist eigentlich erst da in den letzten 7, 8 Jahren. Die Schiedsrichterei war insgesamt überaltert. Wir mussten sofort handeln. Herbert Fandl übernahm 2010 die Leitung der Schiedsrichterkommission Elite. Wir haben die moderne Technik mit in die Schiedsrichterei hineingenommen. Wir haben ein Portal erstellt, wo die wichtigsten Szenen, die alle interessieren, eines Wochenendes beschrieben und auch klar dargestellt werden, dass jeder Schiedsrichter montags nachmittags weiß, wie die Schiedsrichterführung das Ganze sieht. Wir haben das Individual Coaching ausgeweitet, sodass jeder Schiedsrichter heute einen Ansprechpartner hat, der sich mit ihm um seine Leistungen kümmert, auch die Spiele entsprechend nacharbeitet. Herr des Platzes, wenn die Aufklärung den Fußball erreicht. Feature von Martina Keller am Sonnabend. Das ist der 15. April um 18.05 Uhr. Nach dem letzten Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt produzierte Hans Hausmann 1983 das Hörspiel Achterloh mit Ernst Schröder und Marianne Hoppe in den Hauptrollen. Als Benjamin Franklin kommt, um den Leichnam Napoleons zu besichtigen, sitzt dieser munter beim Tee. Seit 2 Monaten ist der französische Despot nun Chef einer Einheitspartei und muss sich mit Widersachern wie Jan Hus, Anführer der Freien Gewerkschaften, herumschlagen. Kardinal Richelieu indessen träumt, Kreml und Vatikan mögen verschmelzen zu einer katholisch-marxistischen, alleinselig machenden Kirche. In Dürrenmatts Stück sind Zeit und Raum aufgelöst. Der neue Pornozialist. Toll, nicht? Eine geniale Idee. Mit Hilfe dieses Magazins verbreitet Huss seine politischen Ziele. Die Freie Gewerkschaft ist die populärste Arbeiterbewegung der Welt geworden. Das hätten Sie verhindern sollen, Bonaparte. Die gefährlichsten Pfeile sind die Vergifteten, die mit Pornografie vergifteten Pfeile. Der Staat ist pleite. Milliardenschulden im Westen, keine Hilfe vom Osten. Nur das Magazin bringt Devisen. Damit rechnet Huss und er rechnet gut. Er ist ein Reformator. Will er heute die Partei reformieren, wird er morgen die Kirche zu reformieren suchen. Ich kenne den Ketzer. Schon in Konstanz versuchte ich, dieses faule Holz abzuhauen und zu verbrennen, damit die Fäulnis nicht den ganzen Stamm anstecke. Das Feuer loderte vergebens. Der Stamm ist angesteckt. Wir sind beide hilflos. Ihnen sind die Hände wirtschaftlich gebunden, Bonaparte, und mir religiös gefesselt. Exkommuniziere ich Marion und setze den Pornozialist auf den Index. Ist die Kirche politisch erledigt? Er fordert in seinem Leitartikel freie Wahlen. Ich lese nie seine Leitartikel, zu schlecht geschrieben. Sprengstoff benötigt keinen Stil. Achterloh, Hörspiel nach dem Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt. Ostersonntag, das ist der 16. April um 18.30 Uhr. Und hier noch ein Hinweis. Ton sucht Bild, das ultrakurze Hörspielformat von Deutschlandradio Kultur, die Wurfsendung, lädt ein zum Filmwettbewerb. Drehen Sie ein Video zum Ton einer Wurfsendung und gewinnen Sie eine Reise nach Hamburg zur Preisverleihung beim Internationalen Kurzfilmfestival. Zur Auswahl stehen zwei Serien mit jeweils 10 Wurfsendungen. Le Petit Compositeur von Thomas Pigor und Rainer Robert und Expo-Planeten, Muster möglicher Welten von Frieda Butzmann. Laden Sie eine Wurfsendung Ihrer Wahl runter und machen Sie einen Film daraus. Sie entscheiden, ob die Filmbilder den Ton illustrieren, ad absurdum führen oder ganz assoziativ sind. Regeln: Die Tonspur der Wurfsendung darf nicht verändert werden. Maximale Länge: 1 Minute. Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin darf bis zu 3 Filme einreichen. Der Einreichungszeitraum endet am 30. April 2017. Die Preisverleihung findet am 10. Juni beim Internationalen Kurzfilmfestival in Hamburg statt. Von der Jury werden bis zu 15 Filme ausgewählt. Im Rahmen einer Preisverleihung werden diese Filme am 10. Juni 2017 in Hamburg vorgestellt. Die Arbeiten werden von Deutschlandradio mit einem Honorar abgegolten und veröffentlicht. Platz 1 bis 3 in der Jurywertung gewinnen zusätzlich eine Wochenendreise nach Hamburg für 2 Personen mit 2 Übernachtungen. Alle weiteren Details entnehmen Sie bitte den Teilnahmebedingungen zu Ton sucht Bild, der Filmwettbewerb zur Wurfsendung. Bis zum Beginn von Studio 9 Kompakt haben wir noch Zeit für ein musikalisches Geräusch. Hören Sie, wie das Klima in der Sahara klingt.